Anlässlich des 52. Jahrestages der Aufnahme der Arbeit des Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas legte Jong Il-sim, Frau des Helden der Republik an Dong-su, am 18. Juni an den Bronzestatuen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansu-dae einen Blumenkorb nieder und verbeugte sich davor.